Erster ein Lied von David. Herr, ich bete zu dir. Zweiter mein Gott, ich vertraue dir. Lass mich nicht enttäuscht werden. Meine Feinde sollen nicht über mich lachen. Dritter, wer auf dich wartet, wird nicht enttäuscht. Aber Menschen, die ohne Grund böse sind, werden enttäuscht. Vierter, Herr, zeige mir deinen Weg. Lehre mich, wie ich leben soll. Fünfter, hilf mir, die Wahrheit zu tun. Du bist der Gott, der mir hilft. Ich warte den ganzen Tag auf dich. Sechster, Herr, denke an deine Liebe. Du warst schon immer gut zu uns. Siebter, vergiss meine Fehler aus meiner Jugend. Denke an mich mit deiner großen Liebe, Herr. Achter, der Herr ist gut und gerecht. Deshalb zeigt er den Sündern den richtigen Weg. Neunter, er hilft den armen Menschen. Er lehrt sie, was richtig ist. Zehnter, der Herr ist immer gut und treu. Er hilft denen, die seine Regeln halten. Elfter, Herr, vergib mir meine große Schuld. Tu es für deinen Namen. Zwölfter, wer hat Respekt vor dem Herrn? Gott zeigt diesem Mann den besten Weg. Dreizehnter, dieser Mann wird gut leben. Seine Kinder werden das Land bekommen. Vierzehnter, der Herr ist ein Freund für alle, die ihn ehren. Er zeigt ihnen seine Regeln. Fünfzehnter, ich sehe immer auf den Herrn. Er rettet mich aus der Gefahr. Sechzehnter, komm zu mir und sei gut zu mir. Ich bin allein und brauche Hilfe. Siebzehnter, mein Herz hat große Angst. Hilf mir aus meiner Not. Achtzehnter, sieh meine Not und meine Schmerzen. Vergib mir alle meine Sünden. Neunzehnter, sieh meine vielen Feinde an. Sie hassen mich ohne Grund. Zwanzigster, schütze mein Leben und rette mich. Ich suche Hilfe bei dir. Einundzwanzigster, ich will ehrlich und gut leben. Das soll mich schützen, denn ich vertraue dir. 22. Gott, rette das Volk Israel aus aller Not.